im Belgrau sind wir jetzt Soldaten. Wir alle schlagen die große Schlacht. Auf Feldern kämpfen wir mit Pflug und Spaten, an Feueröfen und im tiefen Schacht. Wir stehen in der Glut der heißen Essen und schmieden, Bruder, dir der Waffenstahl. Wir sind wie du vom harten Kampf besessen, beim Flammensprühen im Maschinensaal. In engen Bunkern unserer dunklen Stollen sind wir vom Schlag und Hagenden bedroht. Die dumpfen Donner unserer Sprengung rollen und uns umlauert so wie euch der Tod. Stumm dienen wir der Erde treue Scharen, vom Wetterschein des Himmels grell umlot. Das heilige Land der Väter zu bewahren und sehen als Bauern unserem Volk das Brot. Feldgraue Brüder, ihr in Schlamm und Graben, in Regen, Kälte, Sonnenglut und Nacht. Wir wollen mit euch die gleiche Ehre haben, wir halten mit euch hart und stumm die Wacht. Wo wir auch stehen, da sind wir nun Soldaten, im Wall der Front und in der Arbeit kleid. Durchglüht vom Feuer unserer aller Taten, sind wir ein Volk zum letzten Kampf bereit. Wo wir auch stehen, da sind wir nun Soldaten, im Wall der Front und in der Arbeit kleid. Durchglüht vom Feuer unserer aller Taten, sind wir ein Volk zum letzten Kampf bereit. Sind wir ein Volk zum letzten Kampf bereit?